87.6 Antenne Ida Oberstein am Abend. 87.6 Top 20. Die besten Plays der Woche mit Enrico Ostendorf. Na dann, herzlich willkommen dazu. Es hat sich wieder so einiges getan bei den Platzierungen. Denn neue Hits erobern die Charts, da bekommen die Alteingesessenen das Zittern. Huh, zum Beispiel gleich der aktuelle von Mark Foster. Vier ganz schicke Hitvorschläge habe ich auch dabei. Der erste kommt aus Kolumbien von Shakira, spiele ich hier in wenigen Minuten. Außerdem die 20 meistgewünschten und erfolgreichsten Radiohits dieser Woche. Ärmel hochgekrempelt, es gibt so einiges zu tun. Jetzt folgend die Chartspitze der letzten Woche im Schnelldurchlauf. Rückblick, die Top 3 der letzten Woche. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the pain on me. Human von Rag & Bone Man. Vergangene Woche auf Platz 3. Auf 2 My Way, Calvin Harris. Why wait to say? At least I did in my way. Und Nummer 1, The Greatest. Das war der meistgewünschte Hit in der vergangenen Woche von Sia. Top 20, die besten Plays der Woche. Bei Antenne, ihre Nummer 1. Lohnt sich anzuschauen. Willkommen bei den Hartmanns, gerade angelaufen im Kino. Und Mark Foster liefert den Titelsong Chöre dazu. Lohnt sich anzuhören, jetzt hier bei uns. Toller Song, neu bei uns auf. Platz 20. Warum machst du dir einen Kopf? Wovor hast du Schiss? Was gibt's da zu grübeln? Was hast du gegen dich? Ich versteh dich nicht. Immer siehst du schwarz und bremst dich damit aus. Nichts ist gut genug, du haust dich selber raus. Wann hörst du damit auf? Wie ich dich seh, ist für dich unbegreiflich. Komm, ich zeig's dir. Ich lass Konfetti für dich regnen. Ich schütt dich damit zu. Ruf deinen Namen aus allen Boxen. Der beste Mensch bist du. Ich roll den roten Teppich aus. Die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Zu wehren, das macht doch keinen Sinn. Du hast da noch Konfetti in der Falte auf der Stirn. Warum willst du nicht kapieren? Komm mal raus aus deiner Deckung. Ich seh schon, wie es blitzt. Lass mich kurz sehen, hab fast vergessen, wie das ist. Du mit Lächeln im Gesicht. Der beste Mensch bist du, ich roll den roten Teppich aus. Durch die Stadt bis vor dein Haus. Du bist das Ding für mich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Für dich. Das sind die Top 20. Hi, I'm Adele. Hi, this is Martin Solveig. Hey, I'm Justin Timberlake. Hi, everyone, it's Jennifer Lopez. Hier Hier sind die Top 20 Hörercharts bei Antenne, ihrer Nummer 1. Platz 19. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. Tomorrow we'll hold. We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Strangers, Jonas Blue auf Platz 19. Top 20. Hier sind die besten Plays der Woche. Fürs Antenneland. Hit-Tipp. Shaki Shakira ist wieder da. Seit der Fußball-WM haben wir ja nichts mehr von ihr gehört. Immerhin schon 39, macht mehr ein auf Familie. Momentan sitzt sie aber in einem neuen Album. Einen Titel daraus dürfen wir jetzt hier schon mal spielen. Das ist ihre neue Single. Aufgenommen gemeinsam mit ihrem kolumbianischen Kollegen Maluma. Das ist unser erster Hitvorschlag. Shakira und Maluma mit Chantaje. También te alejas de mí, te sientes solo y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no y otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Tú te mueves, se

She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Die besten Plays der Woche. Bei Antenne, ihre Nummer 1. Einfach so weitermachen. Platz 17. Ist keine Option. Ich muss hier ausbrechen. Wenn du das hier liest, bin ich schon auf und davon. Ich will mein Leben selbst gestalten. Muss es wenigstens probieren. Ich brauche die Kontrolle zurück. Kann nicht mehr nur funktionieren. Ich bin noch keine Maschine. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und ich will leben bis zum letzten Atemzug. Ich bin ein Mensch mit all meinen Fehlern, meiner Wut und der Euphorie. Ich bin keine Maschine. Ich lebe von Luft und Fantasie. Außergewöhnliches zu erleben. Die ganze Welt steht mir offen. Ich steh wie angewurzelt daneben. Ich liege in Ketten aus unausgesprochenen Regeln. Trete auf der Stelle, aber muss mich frei bewegen. Ich bin noch keine Maschine. Ich bin ein Mensch aus der Woche mit Enrico Ostendorf. Immer noch Mensch heißt sein neues Album. Tim Bensko aus Berlin. Jeden Ton der Platte, so sagt er, hat er selbst eingespielt, selbst eingesungen und auch produziert. Keine Maschine, gerade gehört. Das ist die erste Single-Auskopplung. Momentan bei uns auf Platz 17. Frisch und neu geht's auch weiter mit einer Coverversion. What is Love? Vor über 20 Jahren ein Hit von Hathaway. Hier neu performt von Lost Frequencies aus Brüssel. Vergangene Woche auf Platz 20 in dieser Platz 16. What is love? It's love. baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. Besuchen Sie am 6. November im Rahmen der Kostbar 2016 die Hochzeitsmesse Sag Ja und lassen Sie sich inspirieren. Hier finden angehende Paare alles rund um den schönsten Tag des Lebens. Sag Ja, die Hochzeitsmesse, Sonntag, 6. November, Messe Ida Oberstein, präsentiert von 87.6, Antenne Ida Oberstein. Gehst du noch oder fährst du schon? Autovermietung Buchbinder. Unser Sparmobil schon für 29 Euro pro Tag. Autovermietung Buchbinder. Rent a Car. Mainzer Straße 106 in Ida Oberstein. Telefon 458 990. 87.6. Antenne Ida Oberstein. 87.6. Top 20. Die besten Plays der Woche. Mit Enrico Ostendorf. In den nächsten Minuten mit den Platzierungen 15 bis 11. Der nächste Hit-Tipp kommt von Mike Perry. Es geht zurück ins Jahr 1982, gleich in unserer Rubrik Rückblick in die Musikgeschichte. Aber zuerst sind One Republic dran. Aus ihrem neuen Album, gerade ist erschienen, der Titel Kids, in dieser Woche auf. Platz 15. Days when we fight till I would give in. We were reaching for the rafters. Hey, and most of the days we were searching for ways to get up and get out of the town we were raised, yeah, cause we were done. I remember we were sleeping in cars, we were searching for ours, we were burning cigars with the white plastic tips till we saw the sun. But we said crazy things like, I refuse to look back thinking days were better. Oh,

Treat You Better. Shawn Mendes auf Platz 14 war das. Die Top 20 Hörercharts bei Antenne. Top 20 History. Ein Rückblick in die Musikgeschichte. Good times. 1982, vor 34 Jahren. Die schwedische Band ABBA trennte sich und die Ärzte in Berlin beschließen ab sofort gemeinsam Musik zu machen. Bei der Fußball-WM in Spanien verlor Deutschland gegen Italien im Finale und die neue deutsche Welle ist ausgebrochen. Deutschsprachige Pop- und Rockmusik, einfache Texte, simple Melodien und viel, viel Spaß. Falco, Nena, die Spider-Murphy-Gang, das waren nur einige der erfolgreichen von 1982. Der erfolgreichste Kinofilm damals war E.T., der Außerirdische. Und in den USA war diese Nummer hier wochenlang Platz 1 der Charts. Beauftragt von Sylvester Stallone, der für Rocky 3 einen passenden Song suchte, die Band Survivor hielt er für genau die richtige Wahl. Dann ging man ins Studio und produzierte Eye of the Tiger. Der Film und der Song wurden mega erfolgreich. Platz 1 in England und in den USA 7 Wochen lang. Heute vor 34 Jahren war das. Hier sind Survivor. Die besten Plays der Woche. Jetzt voten im Internet. Top20show.de. Die Top 20 Hörercharts auf der Antenne. Platz 13. We'll be right back.

catacombs. Oh, and I will be with you to feel the California sun. Oh, and I will be with you in the nighttime when it's through. Darkest winter comes. Oh, and I will be with you to feel the California sun. Oh, and I will be with you in the nighttime when it's through. Oh, darling, I swear I'll go anywhere with you. Hier sind die besten Plays der Woche. Fürs Antenneland. Hit-Tipp. So schnell kann's gehen. Gestern noch Newcomer, heute ein Star-DJ, Mike Perry, ganz junger Produzent aus Schweden. Seine erste Single The Ocean. Einer der ganz großen Sommerhits in diesem Jahr. Das eben war seine zweite Single, Inside the Lines. Gibt's ab sofort zu kaufen. Und natürlich bei uns hier zu hören, das war unser zweiter Hitvorschlag.

just don't get it. Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume, the makeup on his shirt. You don't believe his stories. You know that there are lies. Bad as you are, you stick around, and I just don't know why. If I was your man, baby, you never worry about what I do. I'd be coming home back to you every night, doing you right. You're the type of woman deserve good fame. Fist full of diamonds, a head full of rain. Baby, you're a star. I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. A baby, good love and protection. Make me your selection. Show you the way love's supposed to be. Baby, you should let me love you, love you, love you, love you. Yeah. Listen, your true beauty's description looks so good that it hurts. You're a dime plus 99, and it's a shame. Don't even know what you're worth. Everywhere you go, they stop and stare, 'cause you're bad and it shows. From your head to your toes, out of control. Baby, you know. If I was your man, baby, you never worry about what I do. I'd be coming home back to you every night, doing you right. You're the type of woman deserves good things. Fist full of diamonds, a hand full of rings. Baby, you're a star. I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Oh, baby, good love and protection. Oh, make me your selection. Show you the way love's supposed to be. Baby, you should let me. You deserve better. You know you deserve better. We should be together, girl. Baby, ooh, with me and you, it's whatever, girl. Hey, so can we make this thing us? You should let. Liebe Antennehörer, viele in Idar-Oberstein, im Landkreis Birkenfeld und im Kirnerland hören uns jeden Tag den ganzen Tag, also mehr als 12 Stunden täglich. Genauso lange arbeitet unser Antenne-Team am Mikro und hinter den Kulissen, um Sie möglichst angenehm durch den Tag zu begleiten. Und da wir Privatradios keine Gebühren erhalten, wie der SWR, HRA, DZDF oder all die anderen, sind vor allem für uns die Einschaltquoten lebensnotwendig. Diese werden in einer bundesweiten Telefonbefragung derzeit ermittelt. Bitte seien Sie vorbereitet, wenn bei Ihnen das Telefon klingelt und der Anrufer möchte jemanden aus Ihrer Familie zu seiner Mediennutzung befragen. Also auch, welchen Sender Sie hören und vor allem, wie lange Sie hören. Dies geschieht übrigens per Zufallsauswahl. Es könnte sein, dass derjenige aus Ihrer Familie befragt wird, der als letztes Geburtstag hatte oder als nächstes. Egal, wer von Ihnen befragt wird, bitte nehmen Sie sich die Zeit und sagen Sie Ja zu Ihrem Radio. Wir bedanken uns sehr für Ihre Unterstützung. Didn't I tell you everything is possible? 10 Uhr, 87.6, Antenne Ida Oberstein. Aktuell Nachrichten aus der Rhein-Nahe-Region, Deutschland und der Welt. Mit Jochen Spät, guten Abend. Die türkische Polizei ist mit Wasserwerfern und Tränengas gegen Demonstranten im Land vorgegangen. Diese hatten sich aus Solidarität mit den Mitarbeitern der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet versammelt. Der Chef und 8 Mitarbeiter des Blattes sitzen in Untersuchungshaft. Medienberichten zufolge ziehen Tränengaswolken durch Teile von Istanbul. Außerdem seien Polizeihubschrauber im Einsatz. Derweil nahmen türkische Sicherheitskräfte 9 weitere Politiker der prokurdischen HDP Partei fest. Beides löste international Besorgnis und Empörung aus. In Köln haben am Nachmittag rund 7.000 Kurden gegen die Festnahme führender kurdischer Politiker in der Türkei und gegen Präsident Erdogan demonstriert. Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration komplett friedlich. Die Veranstalter hatten zunächst mit bis zu 15.000 Teilnehmern gerechnet. Die CSU hat ihren Parteitag in München mit einem neuen Grundsatzprogramm beendet. Das Programm trägt dabei den Titel Die Ordnung. Parteichef Seehofer sagte, man sei stolz, ein Mitmachprogramm zu präsentieren, das sich für Recht und Ordnung einsetzt. Damit wolle man sowohl die Mitte der Wähler einbinden als auch die Rechtskonservativen. Im neuen Grundsatzprogramm steht die Partei der Zuwanderung skeptisch gegenüber und erteilt einer multikulturellen Gesellschaft eine Absage. Außerdem setzen sich die Christsozialen für die traditionelle Ehe und Familie ein. Die sinkenden Flüchtlingszahlen sorgen im bundesdeutschen Haushalt offenbar für eine Entlastung von mehreren 100 Millionen Euro. Das Nachrichtenmagazin Spiegel schreibt, Finanzminister Schäuble könne bei den Ausgaben für Flüchtlinge bis zu 450 Millionen Euro kürzen. Ein Drittel des Geldes soll für ein neues Programm zur Integration von älteren Langzeitarbeitslosen verwendet werden. Die Änderung soll bereits auf einer Haushaltssitzung in der kommenden Woche beschlossen werden. Der Bund gibt im kommenden Jahr laut dem Spiegel 22 Milliarden Euro für Flüchtlinge aus. Zum Sport. Die Ergebnisse der Nachmittagspartien in der Fußball-Bundesliga. Bayern München und 1899 Hoffenheim trennen sich unentschieden 1:1. Leverkusen gewinnt gegen Darmstadt 98 3:2. Der Hamburger SV unterliegt zu Hause Borussia Dortmund mit 2:5. Ingolstadt verliert gegen den FC Augsburg mit 0:2. Und der SC Freiburg unterliegt dem VfL Wolfsburg mit 0:3. Zur Stunde spielen noch Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln gegeneinander. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion. 87.6 Antenne Ida Oberstein am Abend. 87.6 Top 20. Die besten Plays der Woche mit Enrico Ostendorf. Hallo zur zweiten Stunde, zur zweiten Halbzeit, sozusagen mit den Plätzen 10 bis 1. Da haben wir in den kommenden Minuten 2 weitere Hit-Tipps. Es geht gleich zurück ins Jahr 1991. Dazu spielen wir einen ehemaligen Nummer 1-Hit von R.E.M. Vorher Bruno Mars auf Platz 9, kommt sofort nach Matt Simons hier, Lose Control. Platz 10. Escape with me, I'll hold you tight. Let the sparks ignite the darkness while our hearts align. Run away with me. Leave it all behind. We're estranged from limitation when we free our minds. Do you think we could lose control? Get lifted when we lose it all. We can be in this crowd, feel the music ringing out. People round us singing loud. It's just you and me right now. It's just you and me right now. Do you think we could lose control? Hey, this is Avicii. I'm Bruno Mars. Hey, what's up? It's David Guetta. Hi, this is Madonna. Hier sind die Top 20 Hörercharts bei Antenne, ihrer Nummer 1. Tonight, I just wanna take you on. Platz 9. Like, oh, so 24K Magic. So heißt auch sein neues Album, das in 2 Wochen erscheint. Bruno Mars mit dem tollen Wohnort Hawaii plant schon seine Welttournee und wird vorher noch bei den MTV Awards performen. Er ist also wieder mittendrin und angesagt. 24K Magic momentan bei uns auf Platz 9. Top 20. Hier sind die besten Plays der Woche. Fürs Antenneland. Hit-Tipp. Das war vor 3 Jahren. Rabbits Tough Low aus Schweden. Mittlerweile 28 Jahre alt. Ihr neues Album heißt Lady Wood. Und das hier ist unser 3. Hitvorschlag. Ein Auszug aus diesem Album. Der Titel Cool Girl. Hier ist Tough Low. You can run free, I won't hold it against ya. You do your thing, never wanted a future. Fuck if I knew how to put it romantic. Speaking my truth, there's no need to panic. No, let's not put a label on it. Let's keep it fun. We don't put a label on it, so we can run free. Yeah, I wanna be free like you. I'm a cool girl. I'm a cool girl. Ice cold, I roll my eyes at you. You don't like, but you still wanna keep 'em. Said you were fine, so for whatever reason. Sure, we can chill, try and keep it platonic. Now you can tell if I'm really ironic. No, let's not put a label on it. Let's keep it fun. In die Musikgeschichte. Good times. 1991. Am 14. Dezember fand die erste Mayday in einer Halle in Berlin-Weißensee statt. Die Idee kam von Fabian Lenz, dem Bruder von Westbem und Marusha. Seit 93 feiert man die Mayday in Dortmund. 1991 begann der Eurodance, die Singlecharts zu erobern. Hits wie Gonna Make You Sweat, Gypsy Woman, Projekte wie The KLF dröhnten über die Tanzflächen. 91 wird aber noch vielen anhand der Rockmusik in Erinnerung sein. AC/DC rockten mit. Yeah. So So ein bisschen alternativen Rock gab es von R.E.M., eine vierköpfige Band aus den USA. Ihr Album Out of Time hat sich bis heute 10 Millionen Mal verkauft. Damit schafften R.E.M. den kommerziellen Durchbruch. Losing My Religion war 1991 ein ganz großer Hit. Und natürlich dieser hier. Shiny Happy People spiele ich jetzt, heute vor 25 Jahren mit dem Album Out of Time auf Platz 1 der Albumcharts. R.E.M. jetzt, 2011 hat sich die Band leider getrennt. Die besten Plays der Woche. Jetzt voten im Internet. Top20show.de. Die Top 20 Hörercharts auf der Antenne. Platz 8. Fire and ice. This love is like fire and ice. This love is like rain and blue skies. This love is like sun on the rise. This love got me rolling the dice. Don't let me lose. Still falling for you, still falling for you. It took us a while, with every breath a new day. With love on the line, we found our share of mistakes. But all your flaws and scars are mine. Still falling for you, still falling for you. And just like that, oh, one of you. Brighter than gold, this love shining brighter than gold. This love is like letters and bold. This love is like out of control. This love's never growing old. You make it new. So falling for you. So falling for you. It took us a while. Die besten Plays der Woche. Bei Antenne, ihre Nummer 1. Platz 7. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. 20. Die besten Plays der Woche. Mit Enrico Ostendorf. DJ Snake und Justin Bieber, Let Me Love You auf Platz 7. Und davor Ellie Goldings neue Single Still Falling For You. Gleich die erfolgreichsten 5 Radiosingles der Woche. David Guetta ist etwas abgerutscht. Der gehört letzte Woche noch dazu. In dieser Woche Platz 6. Mit Would I Lie To You. Welt bekommen gar nichts geschenkt. Deswegen will ich, dass wir gemeinsam einem Kind in Not eine Freude machen. Wir packen mit bei Weihnachten im Schuhkarton. Wir füllen einfach einen Schuhkarton mit 9 Geschenken und bringen ihn bis 15.11. zu einer von tausenden Abgabestellen. Gute Idee. Jetzt mitpacken bei Weihnachten im Schuhkarton. Alle Infos unter weihnachtenimschuhkarton.org. Hallo. Hier ist der Tom Klinger und das geht raus an alle Kinderliederschreiber. Leute, es wird Zeit für ein Update. Mit Hänschen klein und Hoppe Hoppe Reiter ernte ich bei meinen Kindern nur noch verständnislose Blicke. Hier mein Vorschlag. Justin und Mia machten Selfies schön im Wald. Dann kam ein Funkloch und sie hatten keinen Empfang. Sie suchten sich ein Häuschen mit gratis WLAN fein. Weil eine Stunde ohne Snapchat, das kann ja echt nicht sein. Super, oder? Im Angebot hätte ich auch noch alle meine Filter und kommt ein Smartphone geflogen. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Ach ja, und dann hätte ich auch noch drei Chinesen mit dem Selfie-Stick. Nicht vergessen, bis 15.11. mitpacken bei Weihnachten im Schuhkarton. Alle Infos unter weihnachtenimschuhkarton.org.

kill any pain. Look what you got. Alle drei gemeinsam Starboy auf Platz 4. Die besten Plays der Woche. Jetzt voten im Internet. Top20show.de. Die Top 20 Hörercharts auf der Antenne. Gleich der nächste und letzte Hitvorschlag für heute. Vorher Kungs aus Frankreich. Don't You Know. Letzte Woche auf Platz 4 in dieser. Platz 3. No.

At least I did it my way. Lie way too fast. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. One thing in my way, you are the one thing in my way. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way. Enrico Ostendorf. Und da sind wir am Ziel unserer Chartshow bei Platz 1. Und bevor ich ihn spiele, nenne ich nochmal die besten drei. Auf Platz 3, Don't You Know von Kungs. Auf 2, wie vergangene Woche auch, Calvin Harris, My Way. Und auch bei Platz 1 hat sich nichts verändert. Der meistgewünschte Hit in den vergangenen Tagen, The Greatest von Sia. Platz 1. Platz 1. Platz 1. I'm the youth, ay, I am the greatest, ay, this is the proof, ay, I work hard, pray hard, pay dues, ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort, I fell twice before, my bounce back was special, let downs will get you, and the critics will test you, but the stronger survive, another scar may bless you, I don't give up, no, don't give up, no, nah. Don't give up, no.